Frau Magda roch, wie sie immer gerochen hatte, nach Moschus. Sie verbrachte ihren Lebensabend, wobei es im Alter von 98 Jahren wahrscheinlich schon Lebensnacht hieß, in einem Heim für pensionierte Bühnenkünstler. Frau Magda, die Isabella, seit sie sich erinnern konnte, hinfällig erschienen war, hatte fast alle aus ihrer Familie überlebt und für ihren letzten Auftritt ein Heim für alternde Schauspieler gewählt. Schon allein die Lage wurde allen theatralischen Anforderungen gerecht. Die Villa war eingebettet in eine malerische Landschaft. Schroffe Berge, hohe Tannen, rauschende Bäche boten eine prächtige Kulisse. Und auch Wind und Nebel taten ihr Bestes. Isabella hatte bei ihren Besuchen Schauspieler beobachtet, die ihre Monologe in den Sturm riefen. Auch der nur wenige hundert Meter entfernte See bot Raum für Theatralik. Niemand sagte, ich gehe schwimmen, sondern man verabschiedete sich mit großer Geste mit einem, ich gehe jetzt ins Wasser. Und wenn eine der Damen öfter in der Abenddämmerung am Seeufer spazieren ging, sprach man hinter vorgehaltener Hand vom Ophelia-Syndrom. Die Villa hatte einst einer Diva gehört, die wollte, dass ihr Haus zur Heimstatt alternder Künstler wurde. Und das gut angelegte Erbe reichte auch noch für die Bezahlung des Pflegepersonals, sodass niemand der glücklichen Bewohner trotz magerer Rente um seine Betreuung bangen musste. Testamentarisch festgelegt war, sehr zum Verdruss des Pflegepersonals, dass alles im Originalzustand bleiben musste. Überall standen schwere Holzschränke, Plüschsessel, Truhen und massive Standuhren zeigten an, wem die Stunde geschlagen hatte. Nur bei den Bädern hatte man ein Zugeständnis gemacht und alles altersgerecht modernisiert. Einzig eine Sitzbadewanne, in der sich Marika Röck bei einem Besuch geregelt haben sollte, war erhalten geblieben und stand als vermeintlicher Jungbrunnen bei den Damen hoch im Kurs. Noch größerer Beliebtheit, und das bei allen Bewohnern, erfreuten sich die Vorhänge, durch die viele Räume getrennt waren. Und man fragte sich gegenseitig beim Abendessen, wie viele Vorhänge hatten Sie heute? Die Auftritte begannen schon am Morgen beim Frühstück. Unverzichtbares Kleidungsstück aller Bewohner war der Schal. Ob aus Wolle oder aus Seide, je länger und je edler, umso besser. Betrat Staatsschauspieler Meise Weber den Speisesaal, warf er zuerst mit großer Geste seinen immer blütenweißen Schal über die Schulter und ließ das Wallenstein-Zitat »Dem Mimen Pflicht die Nachwelt keine Grenze« folgen, um sich dann durch das Lob der anwesenden Damen eines Besseren belehren zu lassen. Hier flochten sich alle unablässig Kränze, indem sie aus der Fülle ihres Bühnenlebens berichteten, ganz beiläufig selbstverständlich. Ophelia speiste mit Nathan, Hamlet mit Luise und Minna von Barnhelm goss Mephisto ein wenig Wein nach. Jeder erzählte jedem, was und vor allem mit wem er gespielt hatte, und auch Frau Magda war in Rollen aufgetreten, von denen Isabella vorher nie etwas gehört hatte. »Wissen Sie noch damals als?« Wenn jemand gestorben war, übernahm man die Bühnenerinnerung des Toten und machte sie zu seiner eigenen. Auf diese Weise kam es zu einem schier unerschöpflichen Repertoire, und der Gesprächsstoff für die Abendrunden am Kamin blieb erhalten. Demenz konnte in diesem Fall durchaus ein Vorteil sein. So konnte man sich immer wieder aufs Neue über die Geschichten freuen. Kunst war unsterblich, die Mimen nicht. Auch Schauspieler starben wie normale Menschen. Sie kaschierten ihre Gebrechen durch Spiel. Und nur wer noch gesund genug war, um nicht an den Tod zu denken, zelebrierte seine Krankheiten. Je stiller sie wurden, umso kränker waren sie. Dann galt auch der oft zitierte Hölderlin-Satz, »Wenn der Baum zu welken anfängt, tragen nicht alle seine Blätter die Farben des Morgenrots?« Nicht mehr. Auf der Bühne waren sie schon alle viele Tode gestorben. Doch sie waren jedes Mal wieder aufgestanden. Jedenfalls fast immer, wenn man von dem Unfall mit dem kaputten Degen bei Schreier Wiesenthal absah. Je tragischer sie gestorben waren, umso mehr Beifall hatten sie vom Publikum empfangen. Am Ende ihres ersten Theaterbesuchs war Isabella fassungslos gewesen. Gerade noch hatte sich Julia mit dem Dolch ihres toten Geliebten umgebracht und Isabella in eine tiefe Trauer versetzt, um sich nur wenige Augenblicke später wieder vom Totenlager zu erheben und vom Publikum feiern zu lassen. Diesen ersten Theaterbesuch verdankte Isabella überraschenderweise nicht Frau Magda, sondern Großmutter Isa, die einmal im Jahr mit ihren Kollegen im Werksbus zu einer kulturellen Maßnahme in die Stadt fuhr und Isabella, die gerade zu Besuch bei ihr war, mitgenommen hatte. Alle Frauen, die Isabella sonst nur in Arbeitskleidung oder Kittelschürzen kannte, trugen jetzt Kostüme und Spitzenblusen. Und die Großmutter hatte sich sogar die Lippen geschminkt und ihre Ohrläppchen mit Tosca betupft. Auf einer Tosca-Wolke schwebten sie der Stadt entgegen. Es war die Stadt, in der Isabella sonst lebte, aber ihr war, als sehe sie alles zum ersten Mal. Die Platanenalleen, die Jugendstilhäuser und die Straßenbahnen. Schwatzend wie eine Schulklasse auf Wandertag betrat Großmutter Isas Brigade die Eingangshalle des Theaters. Und sofort wurde das Lachen von den Vorhängen und den weichen Teppichen gedämpft. Voller Ehrfurcht sah Isabella zu den Kronleuchtern empor, die über ihren Köpfen schwebten. Sie setzte sich neben die Großmutter auf das weinrote Samtpolster, das so sauber war, dass niemand ein Geschirrtuch darüber legen musste. Der erste Gong ertönte, der zweite. Die Frauen tauschten wispernd letzte Neuigkeiten aus. Doch nach dem dritten Gong, als langsam das Licht erlosch, wurde es still. Im Gegensatz zum Fernsehen, das als Puffer zwischen sich und den Betrachter eine Glasscheibe schob und alles auf Puppenstubenformat verkleinerte, waren die Menschen im Theater lebensgroß und hautnah zu erleben. Isabella saß in der dritten Reihe und damit quasi mitten in den Gassen von Verona. Sie fühlte sich als Bestandteil des Bühnenbilds, das für sie kein Bühnenbild war, sondern Realität. Sie saß gerade, mit durchgedrücktem Rücken, den Kopf nach oben gereckt, damit sie keine Bewegung, kein Wort verpasste. Auch wenn sie oft den Sinn der Dialoge nicht verstand, spürte sie, das Theater war ein Geheimnis, an dem sie teilhaben durfte. Heute hatte sich Frau Magda mit Hilfe einer Pflegerin in einem Thronsessel in Positur gesetzt und ihr weites Kleid in weich fallenden Falten drapieren lassen. »Wie war das Repertoire an Ihrem Theater?«, fragte der Fuchs. Und Isabella hörte bereits wieder den lauernden Unterton. »Normal«, sagte Frau Magda, als hätte er sie nach ihrem Stuhlgang gefragt. »Ich meine, wie war das Verhältnis von traditionellen Stücken und nennen wir es modernen Stücken?« »Was verstehen Sie unter modernen Stücken?«, fragte Frau Magda. »Na, ich meine die zeitgenössischen Stücke, die es damals gab.« »Ach, gibt es so etwas jetzt nicht mehr?« »Stellen Sie sich doch jetzt nicht dumm«, rief der Fuchs. »Sie wissen genau, was ich meine.« »Junger Freund«, sagte Frau Magda, »sagt Ihnen der Name Brecht etwas?« Der Fuchs stieß einen Ton aus, der wie das verunglückte Abfahrtssignal einer Dampflokomotive klang. »Jener Brecht«, sagte Frau Magda, »hat Stücke geschrieben, die damals zeitgenössisch waren, wenn Sie es so nennen wollen, meist sogar noch ihrer Zeit voraus. Oder zielen Sie bei zeitgenössisch eher auf das Wort Genosse?« Der Fuchs war in Schockstarre gefallen, wie ein Tier, das in den Lauf eines Jagdgewehrs blickte. Frau Magda ließ ihm keine Zeit, sich zu erholen, holte noch einmal tief Luft und sagte, »Und dann gab es damals zum Beispiel noch einen Herrn Braun und einen Herrn Müller. Ich gebe zu, ich habe das unterschätzt, aber rückwirkend betrachtet war das großes Theater, wie man so sagt. Das meinen Sie doch auch, junger Freund.« »Selbstverständlich«, stammelte der Fuchs. »Aber es gab doch auch Stücke, die wir nicht mochten«, vollendete Frau Magda den Satz und gab dem Fuchs keine Chance. »Nennen Sie es Propaganda, wenn Sie wollen. Das spielte man eben. Dagegen setzte man die anderen Stücke. Bei uns auf der Bühne blieb ein Schiller und ein Goethe. Die Interpretation überließen wir den Genossen im Publikum. Und heutzutage? Als ich das letzte Mal im Theater war, unlängst«, sie machte eine Handbewegung, die alles offen ließ, »wählte ich ein klassisches Stück. Sie seufzte theatralisch auf. Hätte der Titel nicht im Programmheft gestanden, hätte ich es nicht erkannt. Hochbegabte Schauspieler mussten den Text singen, statt ihn zu sprechen, und dabei über Neonröhren springen, die auf der Bühne herumlagen. Und nun frage ich Sie, meinen Sie das mit modern oder zeitgenössisch, wie Sie sich auszudrücken pflegen, junger Freund, wenn man sich auszieht, seine Sachen verbrennt und mit wedelndem Glied über die Bühne rennt? Ihre Kraft war verbraucht. Erschöpft sank Frau Magda auf ihrem Thronsessel zusammen und gab dem Fuchs damit die Gelegenheit, Luft zu holen. »Ich habe aufgehört, ins Theater zu gehen, nachdem ich alle Ensemblemitglieder, welch schönes Wort in diesem Zusammenhang, nackt gesehen hatte.« Der Schauspieler Elmar Hänsel Wallbusch hatte während des gesamten Gesprächs hinter dem Vorhang vom Kaminzimmer gestanden. Selbst im hohen Alter besaß er noch die Fähigkeit, geräuschlos in einer Ecke zu stehen, um auf seinen Auftritt zu warten. »Wenn ich Ihnen das einmal etwas erklären darf, junger Mann«, auch Opernsänger Merzheimer stand plötzlich im Raum, »und mit einem Mal waren sie alle da, Frau Kriechberger, Herr Hebel-Kallenberg. Über eine halbe Stunde hatten sie Frau Magda die Bühne überlassen, doch genug war genug.« »Richtig was los hier«, sagte der Kameramann zum Fuchs, doch der saß apathisch auf seinem Stuhl. Der Fuchs war erlegt und musste nur noch aus dem Fell geschüttelt werden. Es war ein Tribunal, was sich schon allein daran abzeichnete, dass Isabella wieder einmal in der Küche warten musste, bevor sie in den Versammlungsraum gerufen wurde. Der Kameramann warf ihr einen bedauernden Blick zu und zuckte mit den Schultern, was Isabella mit einem »Ich konnte es nicht verhindern« übersetzte. Der Chief machte einen noch aufgeregteren Eindruck als sonst, wuselte durch den Raum und musste mehrfach aufgefordert werden, sich zu setzen. Der Fuchs dagegen wirkte provozierend entspannt, was vielleicht daran lag, dass am Ende Isabella an allem schuld sein würde. Am Tisch saßen die Redakteure, von deren Sender dieser Film produziert werden sollte. Sie waren die Geldgeber, was daran zu erkennen war, dass sie von der Assistentin ständig mit Schnittchen, Gebäck und Getränken versorgt wurden. Das Projekt folgte dem vorherrschenden Serienwahn, war auf 6 Teile festgelegt und damit sehr teuer. Das Risiko trug der Chief, der in dem Vertrag ein von allen akzeptiertes sendefähiges Produkt versprochen hatte. Er hantierte hektisch an einem Beamer und eilte dann zu den Fenstern, um die Vorhänge zuzuziehen. Als er das Licht löschte, wäre Isabella am liebsten wieder in die Küche gegangen, doch der Fluchtweg war durch einen Getränkewagen versperrt. In kurzen Sequenzen zogen die Bilder an Isabella vorüber. Das Dorf Minkewitz, die geschundene Landschaft, die Holzschnitzereien in Onkel Heinis Vorgarten. Onkel Heini mit seinen großen Händen, der in einem karierten Hemd auf einer großen, geblümten Couch saß. Tante Ulla, die dröhnend lachte. Der große Auftritt der Krellermelitta, die in ihren neuen Schuhen durch die Bahnhofsgaststätte stöckelte. Als Kind hatte Isabella einen winzigen Spielzeugfernseher besessen, den ihr der Hallodri von einer Reise aus Berlin mitgebracht hatte. Mit einem Knopfdruck konnte man das Bild ändern. Der Fernsehturm, die Weltzeituhr, der Tierpark. Wie auf einen Klick erschien auf der Leinwand die Krellermelitta mit einer Flasche Doppelkorn. Noch ein Klick und die Gläser waren gefüllt. Klick und der Fuchs saß mit hängenden Schultern am Tisch. Am Ende kam das Christelchen im Ballkleid. Ein Stammbuchbildengel, dem durch die vielen Berührungen der Glitzer abhandengekommen war. Am liebsten hätte Isabella eine Handvoll Silberstaub über das Christelchen geworfen und den Glanz zurückgeholt, den auch Onkel Heini, Tante Ulla, die Krellermelitta und das Christelchen für sie gehabt hatten. Aber warum? Mehr sein als Schein, mehr leisten und wenig hervortreten, hatte Oma Isa immer gesagt und damit auf Frau Magda und den Hallodri gezielt. Es war, wie es gewesen war. Und Isabella musste aufhören, sich dafür zu schämen. Als das Licht wieder angeschaltet war, blieb es lange still. »Tja«, sagte dann einer der Redakteure, der seine wenigen Haare kunstvoll über seine trotzdem noch sichtbare Glatze gelegt hatte, und wandte sich nach einer weiteren Minute Schweigen an den Chief. »Was sagen Sie denn selbst dazu?« »Hm«, sagte der Chief und wippte nervös mit den Füßen. »Ich bin mir nicht sicher.« »Ich schon«, sagte der Glatzkopf. »Was haben wir denn gesehen? Alte Menschen, die sich nicht mehr richtig erinnern können.« »Mich rühren diese Menschen an«, sagte eine zarte Frau, die am Ende der Tafel saß. »Und?« sagte der Glatzkopf. »Was nutzt uns das? Das ist doch nicht die DDR, die wir abbilden wollen. Wir brauchen Konflikte.« Er schlug zur Unterstützung seiner Worte mit der flachen Hand auf den Tisch. »Schließlich machen wir einen Film über ein Land, in dem die Menschen, um es zugespitzt zu sagen, unterdrückt wurden.« »Außer sie waren so dumm, dass sie es nicht bemerkt haben«, sagte der Fuchs mit einem Seitenblick zu Isabella. »Wie zum Beispiel die Kindergärtnerin.« »Die Protagonisten hat Frau Krause ausgewählt«, sagte der Chief und zeigte auf Isabella. »Sie müssen doch gespürt haben, dass sie im Kindergarten bevormundet wurden«, sagte der Glatzkopf. »Ich bin nicht in den Kindergarten gegangen«, sagte Isabella. »In der DDR ist jedes Kind in den Kindergarten gegangen«, sagte der Fuchs. »Hat Ihre Mutter nicht gearbeitet?«, fragte der Glatzkopf. »Doch«, sagte Isabella, »meine Eltern hatten eine Tanzschule.« »Sie meinen privat? So etwas gab es?« »Die Frau in dem Ballkleid hat bei uns getanzt.« »Die roch nach Mottenpulver«, sagte der Fuchs. »Und warum sind eigentlich alle Protagonisten so alt?«, fragte der Glatzkopf. »Die Mauer ist vor 30 Jahren gefallen«, sagte Isabella. »Aber da wird sich doch jemand finden, der ansehnlicher ist. Dieser Mann aus dem Kraftwerk, den kann man doch niemandem mehr zeigen. Wir senden im Abendprogramm zur besten Sendezeit. Sie wollen doch auch nicht, dass alle denken, die Menschen im Osten sind alle hässlich.« »Bei uns sind auch nicht alle schön«, sagte die zarte Frau. »Haben Sie etwa mich angesehen?«, fragte der Glatzkopf und lächelte pikiert. »Nein, nein«, sagte die zarte Frau und lächelte zurück. »Ich habe eine ganz andere Frage. Warum wirken alle so zufrieden? Keiner jammert. Es gab doch aber Probleme.« »So war der Alltag«, sagte Isabella. »Sie haben sich in ihrem Leben eingerichtet.« »Eigentlich müsste die Serie heißen Fernost«, sagte die Frau. »Wir müssten noch mal ganz von vorn beginnen, neue Fragen stellen. Finden Sie nicht, dass unser DDR-Bild immer etwas einseitig war?« »Ach was«, sagte der Glatzkopf. »Wir haben das jetzt 30 Jahre so gemacht. Das können wir doch jetzt nicht ändern.« Und der Chief pflichtete ihm bei. »Was wir bis jetzt gesehen haben, erscheint mir alles wie ausgedacht, Frau Krause.« »Märchenstunde«, sagte der Fuchs. »Die Zuschauer erwarten ein bestimmtes Bild von uns, und das müssen wir liefern«, sagte der Glatzkopf. »Entschuldigung«, sagte Isabella, »ich bin keine Historikerin, ich habe nur in diesem Land gelebt.« Das Gute wirkte immer banal und unwirklich und bewies Frau Magdas Grundsatz, das Gute ist schwerer zu spielen als das Böse. Selbst Isabella kam jetzt das, was vorher selbstverständlich gewesen war, merkwürdig fremd vor. »Mit Zufriedenheit macht man leider keine Quote«, sagte der Glatzkopf. »Es fehlen die wichtigen Themen, Verfolgung durch die Staatssicherheit etc. Und wo sind die Frauen, die in Männerberufen arbeiten mussten? Was wir bis jetzt gesehen haben, ist doch viel zu normal. Kindergärtnerin, Kellnerin, Schauspielerin, das sind doch alles richtige Frauenberufe. Die Frauen sahen gar nicht aus wie Männer. Wo sind die Verkehrspolizistinnen, Kranfahrerinnen und die Traktoristinnen? Brauchen Sie jemanden mit Bart?«, hätte Isabella am liebsten gefragt, doch sie schwieg. »Und was ist mit der Reisefreiheit? Sie waren doch alle eingesperrt und konnten kaum in den Urlaub fahren.« »Wir waren immer an der Ostsee«, sagte Isabella. »Ach was«, sagte der Glatzkopf, »Ostsee zählt nicht. Was ist mit der Republikflucht? Das muss sich doch finden lassen. Das bringt Quote.« »Wir haben wenig Zeit«, sagte der Chief. »Uns bleiben nur noch 2 Wochen.« »Warum haben Sie nicht früher begonnen?«, fragte die zarte Frau. »Es gab bei der Vorbereitung kleine Schwierigkeiten«, sagte der Fuchs. »Die Suche nach Protagonisten war zäh.« Der Kameramann grinste. »Wir müssen nach vorn blicken«, sagte der Chief betont optimistisch, »auch mit Hilfe von Frau Krause.« »Ja, Frau Krause«, sagte der Glatzkopf, »Sie müssen liefern.« »Und wenn ich nicht liefere?« Isabella sprach das Wort betont langsam aus. Der Chief wurde blass. »Sie haben einen Vertrag.« »Dann verzichte ich auf das Geld.« »Das geht nicht. Dann müssen Sie Schadenersatz zahlen.« »Wofür? Für mein Land?« Damit war die Sitzung beendet. Passend zu Isabellas Stimmung regnete es, als sie die Filmfirma verließ. Trotzig ließ sie den Schirm in ihrer Tasche. »Sie müssen liefern. Was für eine Anmaßung. Als könne man die Erinnerung an ein Land mit einem Paket anliefern, wohl verpackt in Holzwolle und Polystyrolflocken.« Beim Überqueren des Alexanderplatzes klingelte ihr Handy und sie suchte zum Telefonieren Schutz unter der Weltzeituhr. Es war Karl. »Wie war es?«, fragte er. »Kannst du für mich die Krella Melitta spielen?« Sie hörte, wie Karl auflachte. »So schlimm?« »Schlimmer«, sagte Isabella. »Ich muss liefern, ansonsten bin ich geliefert.« »Das verstehe ich jetzt nicht«, sagte Karl. »Ich erkläre es dir heute Abend in der Theaterkneipe.« Es regnete stärker und Isabella blieb unter der Weltzeituhr stehen. »Wie ein begossener Pudel«, dachte sie. »Warum eigentlich Pudel und nicht Dackel oder Schäferhund?« Sie stand unter Athen, das 1985 wie auch Rom und Wien bei einer Reparatur nachgraviert worden war. Nichts war im Osten des Landes, wie es auf den ersten Blick schien, auch die Weltzeituhr nicht. Die Umgestaltung des Alexanderplatzes war ein Geschenk zum 20. Republikgeburtstag gewesen, jenem Tag, an dem Isabella im Minkewitzer Lottoladen geboren wurde. Die Regierung wollte eine Flaniermeile schaffen, die symbolträchtig in die Zukunft wies. Und welche Bauten wären dafür besser geeignet gewesen als ein Fernsehturm und eine Weltzeituhr? Völker, hört die Signale. Doch schon allein ein Fernsehturm, der mit seiner Höhe vorgaukelte, er würde in alle Welt senden, war ein Zeichen von Charlatanerie. Und als was sollte man dann erst eine Weltzeituhr bezeichnen? Als einen zynischen Akt des Politbüros, das seinen Bürgern zeigen wollte, wie spät es an den Orten war, in die sie nicht fahren durften? Isabella hatte sich immer gefragt, ob der Erbauer zu diesem Werk gezwungen worden oder ein Masochist gewesen war oder einfach nur ein höriger Genosse. Es traf alles nicht zu. Der Konstrukteur war ein technisch begabter Künstler, Dozent an der Kunsthochschule Weißensee und nebenbei der Gestalter des Lenkrads für das Auto Wartburg und des Designs für den Staubsauger Omega. Die Weltzeituhr sollte eine Uraniersäule ersetzen. Deren Reste waren Jahre zuvor bei Bauarbeiten auf dem Alexanderplatz gefunden worden. Die mehrere Meter hohen gusseisernen Säulen der Wissenschaftsgesellschaft Urania, die Temperatur, Zeit, Luftfeuchtigkeit und Wetteraussichten anzeigten, waren ein Schmuckstück vieler Berliner Plätze gewesen, bevor sie im Krieg zerstört wurden. Selbstverständlich passte eine reich verzierte eiserne Säule nicht mehr in das moderne Stadtbild. Der neue Mensch, der mittlerweile zu den Sternen flog, brauchte etwas in die Zukunft Weisendes und kein Relikt aus der Kaiserzeit. Da kam eine Uhr, die 24 Zeitzonen umfasste und über der ein Sonnensystem kreiste, gerade recht. Glaubt man dem Konstrukteur, war der Bau für ihn eine technische Herausforderung und keine politische Botschaft. Angetrieben wurde die Uhr von einem umgebauten Trabantgetriebe. Und was bei der Einweihung nur die Erbauer wussten, von einem Kugellager, das eine Dortmunder Firma hergestellt hatte, weil sich sonst wegen Lieferschwierigkeiten der volkseigenen Industrie die Einweihung um einige Jahre verzögert hätte. Wieder einmal zeigte sich, dass alles hinterfragt werden musste und nicht, wie der Fuchs es gern gewollt hätte, in Gut oder Böse einzuteilen war. Denn wer vermutete, dass zum 20. Jahrestag der DDR eine ostdeutsch-westdeutsche Zusammenarbeit bejubelt worden war? Jetzt, 50 Jahre nach ihrer Einweihung, wurde die Weltzeituhr als zeitlos schön bezeichnet und hatte es zu einer eigenen Webseite gebracht. Dazu vermarktete eine Start-up-Firma eine hochwertige, nachhaltig produzierte Produktkollektion. Wenn sich mit Geschichte Geld verdienen ließ, relativierte sich sowieso alles. Und vielleicht würde es ja auch bald die weißen Teufelsbergkuppeln, die als Abhörstation gen Warschauer Pakt gedient hatten, als Modellbausatz geben. Als der Regen nachließ, lief Isabella zur S-Bahn und fuhr zum Hauptbahnhof. Ihr Zug hatte eine Verspätung, die mit der gängigen Formulierung Störung im Betriebsablauf umschrieben wurde. Frierend saß sie auf einer Bank und sah zu, wie auf dem Nachbargleis ein Expresszug nach Binz bereitgestellt wurde. Isabella überlegte kurz, ob sie einsteigen, sich allem entziehen und für einige Tage ans Meer fahren sollte. Sie stellte sich vor, wie sie barfuß durch den Sand lief. Aber es war November und an der Ostsee war es immer einige Grad kälter. Wahrscheinlich würde dort aus dem begossenen Pudel ein gefrorener Pudel werden. Der Gedanke an die Ostsee heiterte sie etwas auf. Diese Erinnerungsschublade stand immer noch weit offen. Jeden Sommer, und darüber ließ Großmutter Isa keinen Zweifel aufkommen, fuhren sie gemeinsam an die Ostsee in das Betriebsferienheim des Stahlwerks, in dem die Großmutter während der Ferienmonate für die Küche zuständig war. Der Großvater brachte sie zum Bahnhof. Er trug in jeder Hand einen braunen Pappkoffer, die beide fest mit Lederriemen verschnürt waren. Und auch die Schnappschlösser hatte er trotz seines unerschütterlichen Glaubens an die Eisenbahn mit einem kleinen Schlüssel versperrt. Man wusste nie, was passierte. Isabella trug ihren Campingbeutel auf dem Rücken, der damals noch nicht Rucksack hieß und in dem die wichtigsten Spielsachen verstaut waren. Nun waren sie bereit für eine Weltreise. Die Logistik begann bereits viele Wochen vor der Abfahrt. Der Postmietbehälter, in dem die Bademäntel, Handtücher und das Sandspielzeug vorausgeschickt werden sollten, musste bestellt werden, denn selbstverständlich waren auch diese Pappkartons knapp. Auf den Deckeln hatte sich eine Kruste aus Adressenaufklebern gebildet, die, wenn man sie vorsichtig ablöste, das Geheimnis preisgab, wer etwas wohin verschickt hatte. Die Kartons reisten durch das ganze Land. Und auch wenn das Wort Postmietbehälter heutzutage nur noch Menschen von damals kennen, war es doch eine Idee gewesen, die ihrer Zeit weit voraus war. Man lieh die wiederverwendbaren Kartons auf der Post aus und brachte sie nach Gebrauch ordnungsgemäß zurück. Aber wahrscheinlich wäre heutzutage die Verwahrung der Kartons auf einem Postamt teurer als die Herstellung. Die meisten Züge an die Ostsee fuhren nachts. Und obwohl es keine Liegewagen gab und die stundenlange Fahrt eine Strapaze bedeutete, war es immer ein Glücksgefühl, wenn im Morgengrauen die ersten Möwen auftauchten und mit ihren heiseren Schreien das Meer ankündigten. Dann drängten sich alle Reisenden an den geöffneten Zugfenstern auf dem Gang, um einen ersten Blick auf das Wasser zu erhaschen.